Die künstlerische Darbietung der Schulkinder zum Neujahrsfestzuge 106 2017, die 12 Monate des Sonnenlandes, fand am 31. Dezember Zuge 105 2016 im Schülerpalast Manjungde in Pyongyang statt. Kim Yong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DVRK, Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei, die verantwortlichen Kader der Partei des Staates und der Armee, der Vorsitzende des Zentralvorstandes der Sozialdemokratischen Partei Koreas, die Mitarbeiter der Partei und Militärorgane, des Ministerkabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen sahen sich die künstlerische Darbietung der Kinder an. Zugegen waren dabei die Teilnehmer der vierten Konferenz der Aktivisten des Fischereiwesens der koreanischen Volksarmee, weitere Mitarbeiter und Verdienste der Armee und Gesellschaft, die im 200-Tage-Kampf der Treue vorbildlich waren. Eingeladen waren auch die diplomatischen Vertreter verschiedener Länder und die Vertreter der internationalen Organisationen und die Militärattachés in der DVRK und ihre Frauen, der Vertreter der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, die im sozialistischen Heimatland zu bisweilenden Auslandskoreaner und die ausländischen Gäste.